Zum 53. Jahrestag der Aufnahme der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas brachten die russischen Zeitungen Sonderbeiträge. Auf den Zeitungen Komsomolskaja Prawda und Tjumenskaja Prawda erschienen mit einem Sonnenporträt von Kim Jong-il die Sonderbeiträge. Die Zeitung Sabudra berichtete darüber, dass Kim Jong-il als Herr Führer mit der Kühnheit und Courage die harte Konfrontation zwischen der DVK und den USA immer zum Sieg geleitet hatte. Die Internetzeitung Zebridewe in der Habarovsko-Region veröffentlichte einen Beitrag, in dem sie die jahrzehntelange unvergängliche Geschichte der Parteiführung von Genossen Kim Jong-il würdigte.